13. Persische Münzen in slawischen Äckern. Görke an der Peenemündung. Verschwunden im 10. Jahrhundert. Es gibt Geschichten, die nicht an einen einzigen Ort gebunden sind, sondern an sehr viele Orte, von denen es die meisten nicht mehr gibt. Über diese Orte lässt sich kaum etwas erzählen, weil man nichts über sie weiß. Nur, dass dort mal ein Mensch gewesen sein muss. Es klingt so banal wie die Wandkritzeleien auf Toilettenwänden. I was here. Aber wenn sehr viele Menschen in einer ganzen Region das gleiche I was here hinterlassen, dann lässt sich zwar nichts über den einzelnen Menschen oder den einzelnen Ort sagen, aber eben über die gesamte Region. Diese Region ist der Ostseeraum entlang der Küste von Mecklenburg-Vorpommern bis hinauf nach Schleswig-Holstein. Es umfasst die slawischen Gebiete und die Regionen, die einst skandinavisch besiedelt waren. Diese Geschichte beginnt auf einem Acker in Görke, in der Peene-Niederung nordwestlich von Anklam. Nichts unterscheidet ihn heute von den Äckern der Umgebung. Als ein Bauer dort im Jahr 1926 sein Pferd vor seinen Pflug gespannt hatte und hinter ihm über den Acker ging, sah er in der sandigen Erde etwas glänzen. Münzen. Einige wenige vollständig, andere in Bruchstücken. Sie hatten geschwungene Schriftzeichen eingeprägt, die der Bauer nicht kannte. Er sammelte sie auf, insgesamt rund 70 Gramm Silber. 90 Jahre später hörte ein ehrenamtlicher Denkmalpfleger von dem Fund, eher zufällig, und suchte den Acker mit einem Metalldetektor ab. Seine Beute? 120 Stück Silber. Daraufhin initiierte er eine größere Suchaktion, während der weitere 300 Münzfragmente zutage traten. Insgesamt hatte man nun 441 Münzen oder Teile davon gefunden. Alle mit ähnlichen Schriftzeichen, die aussahen, als würde ein Stoffband im Wind flattern. Die Münzen sind mittelalterliche Dirham aus Nordafrika, dem südlichen Iran, Irak, Afghanistan und dem Nordosten Usbekistans. Sie sind nichts Ungewöhnliches. Aus den slawischen und skandinavischen Gebieten hier sind über 200.000 solcher Silbermünzen bekannt. Oft sind die Münzen nicht als Ganze erhalten, sondern in vielen kleinen Bruchstücken. Sie sind verbogen und an den Rändern eingekerbt. So auch die meisten Münzen, die man auf dem Acker bei Görke fand. Hacksilber nennt man das. Wie kommen nun diese Münzen aus dem arabischen, persischen und zentralasiatischen Raum hierher? Dazu muss man drei Dinge über Geld wissen. Der erste Punkt ist der Wert einer Münze. Bei unserem heutigen Geld ist es so, dass die Münzen viel weniger wert sind als das Metall, aus dem sie bestehen. Der jeweilige Staat garantiert, dass ein 1-Euro-Stück immer 1 Euro wert ist und ein 2-Euro-Stück immer 2, obwohl sich die Menge an Milch oder Kaugummi, die man damit kaufen kann, ändern kann. Dafür werden die Geldstücke auch nur von der Bundesbank geprägt und herausgegeben. Die Gültigkeit der Währung ist auf ein bestimmtes Territorium beschränkt und sie muss auch von dem Ort, an dem ich sie nutzen will, anerkannt werden. Aber, das ist der zweite Punkt, in den relativ kleinen Slawengebieten des Mittelalters gab es keine Obrigkeit, die so viel Macht gehabt hätte, um Münzen zu prägen. Also übernahm man die Münzen eines anderen Gebietes. Klingt einfach, ist es aber nicht. Stellen Sie sich vor, jemand würde bei uns im Supermarkt mit Slotty bezahlen wollen. Wer würde das annehmen und wie sollte man den Wert des Slotty bestimmen, wenn es so etwas wie Wechselkurse nicht gibt? Und das ist der dritte Punkt. Nicht immer und überall auf der Welt hatten Münzen einen gleichmäßigen Wert. Im Mittleren Osten etwa wurden Münzen zwar auch von Herrschenden herausgegeben, aber sie hatten keinen Wert aufgeprägt. Wichtig war, wie schwer sie waren. Im Grunde waren die Münzen ein gestempeltes Stück Silber. Händler hatten immer Wagen und Gewichte bei sich, mit denen sie den exakten Betrag abwogen. Man bezeichnet das als Gewichtsgeldwirtschaft. Die Dirham, die man überall in Mecklenburg-Vorpommern findet, sind Teil davon. Sie tauchen auch in Teilen Russlands, dem Baltikum, Polen und Südskandinavien auf, etablierten sich allmählich als eine Art gemeinsame Währung. Es funktionierte ähnlich wie eine Kreditkarte. Die Dirham waren ein Mittel, um grenzüberschreitend zu bezahlen. Die ältesten Dirham wurden 580 nach Christus geprägt. Man weiß das, weil jeder Herrscher seine eigenen Münzen herstellen ließ, immer mit anderen Inschriften und zum Teil auch Bildern. Wenn neue Münzen in Umlauf kamen, verloren die alten nicht ihre Gültigkeit. Man kann sie deshalb sehr gut datieren. Die Münzen tauchten im späten 8. Jahrhundert im slawisch-skandinavischen Ostseeraum auf. Im 9. Jahrhundert waren sie schließlich als allgemeines Zahlungsmittel verbreitet und blieben es bis ins 11. Jahrhundert hinein. Um mit den Dirham bezahlen zu können, benötigte man Wagen und Gewichte. Auf dem Acker in Görke wurden keine Gewichte gefunden, aber in Menzlin, keine 500 Meter Luftlinie entfernt, am anderen Ufer der Peene. Dort liegen auf einer Anhöhe große, im Oval gelegte Steine im Schatten einiger Bäume. Sie symbolisieren Schiffe. Im Zentrum der Steinovale haben Forschende Urnen gefunden, zusammen mit Schmuck, Perlen und Wetzsteinen. Sie sind Teil eines Friedhofs, den es hier zwischen dem 8. und dem frühen 10. Jahrhundert gegeben hat. Der Friedhof wiederum gehörte zu einer Siedlung, die wahrscheinlich ein Knotenpunkt im slawisch-skandinavischen Handel war. Genau dort ist man auf Wagen und Gewichte aus der damaligen Zeit gestoßen. Ohne sie hätte die Gewichtsgeldwirtschaft nicht funktioniert, denn diese Gewichte waren genormt. Die Herrschenden verbürgten sich nicht für den Wert einer Münze, sondern für die Richtigkeit der Gewichte, mit denen die Münzen abgewogen wurden. Dass man rund 300 Jahre lang an vielen Orten rund um die Ostsee genormte Silbermünzen aus fernen Regionen findet, verdeutlicht, wie die Menschen schon immer im Austausch miteinander waren, voneinander gelernt und kopiert haben. Für die Herrscher im Osten waren die Dirham im Grunde eine Form des Silberhandels. Die Prägung kann man als Zertifikat der Echtheit lesen. Über die Handelsnetzwerke, die sich in der damaligen Zeit etablierten, gelangten sie in die Welt. Über Byzanz und Kiew nach Prag und den Nordosten Deutschlands und weiter bis nach Schweden und Norwegen. Das Silber stammte anfangs vor allem aus dem Osten des Irans und dem nördlichen Jemen. Das älteste Münzfragment im Fund von Görke zeigt ein Porträt des letzten sassanidischen Großkönigs Khusro II., der von 590 bis 628 lebte. Genau diese Münze ist zwar nirgendwo ausgestellt, aber eine ähnliche ist im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu sehen. Man erkennt darauf den Oberkörper eines Menschen im Profil. Eine Krone sitzt auf dem Kopf. Wäre auch die Rückseite ausgestellt, würde man darauf einen schmalen, leuchterartigen Altar sehen, flankiert von zwei Figuren. Der Altar ist ein Feueraltar, wie er im zoroastrischen Glauben verbreitet war, der auf dem Gebiet des heutigen Iran praktiziert worden war, bevor der Islam Einzug hielt. Im Islam gibt es ein Bilderverbot, weshalb ab 697-98 Gesichter von Münzen verschwanden. Sie tragen nur noch Inschriften, manchmal religiöse, den Namen der Münzstätte und das Jahr der Prägung. Ab der Mitte des 8. Jahrhunderts wurde das mächtige Kalifat der Abbasiden, das Bagdad als seine Hauptstadt gründete, Zentrum des Münzhandels. Man begann im Hohen Atlas von Marokko und in Armenien nördlich des Wansees Silber abzubauen. Anfang des 9. Jahrhunderts kam eine weitere Mine bei Taschkent im heutigen Usbekistan dazu. Das Kalifat prägte 479,5 Millionen Münzen im Jahr 788. 12 Jahre später, zum Jahrhundertwechsel, waren es 520,3 Millionen Münzen. Weitere 13 Jahre später nur noch 417 Millionen Münzen. Es sind unglaublich große Mengen, die auch erklären, warum die Münzen, die in den slawisch-skandinavischen Raum gelangten, nicht in ihren Ursprungsgebieten fehlten. In dieser Zeit gelangten viele Münzen in das Slawenreich. Im Fund von Görke machen diese abbasidischen Münzen aber nur ein Zehntel aus. Für den Rest des Jahrhunderts erreichten kaum noch Dirham die Region. Das Kalifat der Abbasiden verlor seine Macht. Fernhandelsverbindungen organisierten sich neu. Der Münzhandel verschob sich in das Reich der Samaniden, die die Produktion steigerten. Noch nie war so viel Silber in den osteuropäischen Raum geflossen. Auch das spiegelt sich im Fund von Görke. 3/4 der Münzen stammen aus jener Zeit und wurden in Usbekistan geprägt. Von dort sind sie über die Wolga und die Ostsee in das Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern gelangt. Man geht davon aus, dass es Anfang des 10. Jahrhunderts in der Nähe von Görke ein Handelszentrum gab, Menzlin eben, durch das neues Geld in die Region kam. Die Dirham aus früheren Hochphasen wurden in das Hinterland weitergehandelt. Bleibt die letzte Frage: Warum finden wir die Münzen überhaupt? Zum einen natürlich, weil die Person oder Personen, die sie vergraben hat, sie nicht mehr bergen konnte. Vielleicht, weil er oder sie verstorben war oder aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen flüchten musste. Nur, warum wurden die Münzen überhaupt vergraben? Die Menschen wollten ihren Reichtum schützen, das liegt nahe, besonders in Krisenzeiten. Aber an und um die großen Handelszentren, wo das Leben bekanntlich besonders spannungsgeladen und Auseinandersetzungen häufig waren, finden sich wenige Silberschätze. Viele hingegen tauchen im Umland auf, entlang der Ostsee an den Mündungen von Oder und Weichsel, oft in landwirtschaftlich geprägten Gegenden. Dort, wo es in den Hütten kaum gute Verstecke gab, um den mühsam erworbenen Reichtum zu sichern. Wahrscheinlich wurde das Geld in den großen Städten tatsächlich ständig genutzt. Es war nicht notwendig, es irgendwo zu horten. Im Umland hingegen hatte man nicht genug Verwendung für das Geld. Fast alles, was man brauchte, baute man selbst an. Die Münzen wurden vergraben, damit man sie wieder herausholen konnte, wenn man sie benötigte. Eine Art Geldbeutel unter der Erde. Allerdings waren ganze Silbermünzen oft zu wertvoll, um Werkzeug oder ein Tier oder dergleichen zu kaufen. Eine Münze wog rund 3 Gramm. Um 10 Hühner zu kaufen, brauchte man aber nur 1 Gramm Silber. 1 Kilo Getreide war 3 Gramm Silber wert, ebenso ein Messer. Für einen Mantel musste man 12 Gramm hinlegen, für ein paar Steigbügel 126 Gramm, für ein Schwert ebenso viel. Um kleinere Einheiten zu haben, begann man, die relativ weichen Münzen zu zerteilen. Deshalb findet man neben den Münzen oft auch Teile von Silberschmuck, weil er auch abgewogen und zur Bezahlung genutzt wurde. Bei den 441 Münzen vom Acker bei Görke glaubt man, dass sie schon sehr lange im Umlauf waren, weshalb sehr viele zerteilt waren. Wem auch immer sie zu Beginn des 10. Jahrhunderts gehörten, die Person hatte keine unmittelbare Verwendung für sie gehabt und leider später keine Gelegenheit mehr, sie auszugeben. Warum, das wissen wir nicht. Der Münzfund von Görke fällt in das Ende der arabisch-persischen Münzprägung. Am Ende des 10. Jahrhunderts versiegte die Silberzufuhr. Im Samanidenreich war es zu Unruhen durch einfallende Nomadenstämme gekommen. Die ältesten beiden zentralasiatischen Münzen aus Görke wurden im usbekischen Taschkent und Samarkand 921-22 geprägt. Danach tauchten westliche Silbermünzen in Hacksilberfunden auf. Ab 929 hatte der ostfränkisch-sächsische König Heinrich I. begonnen, unterschiedliche slawische Stämme zu unterwerfen. Er hatte im heutigen Brandenburg angefangen und war weiter brandschatzend über Böhmen nach Mecklenburg-Vorpommern und die Lausitz gezogen. In dieser Zeit war im Harz bei Goslar Silber entdeckt worden und die ostfränkische Münzprägung hatte eingesetzt. Auch in Görke hat man 2 westeuropäische Münzen gefunden. Eine davon war ein Pfennig, geprägt eben unter Heinrich I., dem König der Ostfranken, zwischen 922 und 936. Die zweite stammt aus Haidhabu.